mein Leben wäre schlecht. Doch wenn sie dann am Boden liegen, dann gebe ich ihnen recht. Denn Freunde werden wir wohl heute nicht. Abends in der Stammrunde prallen sie mit großen Taten. Das geht auch nur so lange gut, bis sie an uns geraten. Und mit Zählen in der Hand auf Blaulicht warten. Ich steh's dir!